Halleluja. Amen. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil der Tobias das ja auch erwähnt hat, dass alle diese Erweckungen sozusagen immer wieder geendet haben und manche ja auch in einer gewissen Weise, zumindest was das Persönliche angeht, auch ein bisschen tragisch geendet haben, wie bei dem Evan Roberts, was sicher, wie er schon gesagt hat, auch mit seiner vielleicht eben doch in seinen jungen Jahren noch etwas unreifen Persönlichkeit zusammenhing. Aber ich glaube auch, was man auch berücksichtigen muss bei diesen Erweckungen, ich bin mir nicht sicher, also nur ein Gedanke, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich der Plan Gottes ist, dass solche Erweckungen in dieser Intensität tatsächlich permanent andauern. Sondern wenn du siehst, man kann eigentlich ja, je nachdem wie du es auch betrachtest, weißt du, man kann sagen, ja, diese Versammlungen in der Azusa Street haben aufgehört nach 3 Jahren, aber die Bewegung hat ja nicht aufgehört. Natürlich ist es schade, dass die zwei sich gestritten haben, der Parham und der Seymour, aber im Endeffekt, die Bewegung ist ja trotzdem weitergegangen. Und zwar sogar sehr stark. Das heißt, es hat sich ja weiter multipliziert. Es sind tausende Gemeinden entstanden, Millionen Menschen zu Jesus gekommen, auch noch 30 Jahre nach der Azusa Street. Ja. Insofern ist es, finde ich es immer ein bisschen verengt, also teilweise in der Erweckungsgeschichtsschreibung so, dass es ein bisschen verengt wird darauf, so, oh, wie tragisch, jetzt hat es aufgehört und wir müssten doch eigentlich dafür sorgen, dass es immer so ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch Zeiten und Zeitpunkte Gottes gibt für diese Dimension der Intensität. Weil Gott hat ja auch noch andere Pläne als nur, was heißt nur, das ist natürlich das Stärkste, dieses Feuer zu entfachen ist natürlich das Stärkste und das Wichtigste, aus dem heraus kommt ja alles hervor. Aber dann will er ja zum Beispiel auch Gemeinden bauen. Ja. Dann will er sein Reich in die Gesellschaft hineintragen, dann will er sein Reich ausbreiten. Ja. Und dann gibt es wieder andere Formen. Und diese Form zum Beispiel auch wie in der Azusa Street, Tag und Nacht, 24 Stunden rund um die Uhr, das hält ja auch kein menschliches Gefäß auf die Dauer wirklich durch. Also das muss man ja auch sehen, ne? Auch Evan Roberts, als er die Zusammenbrüche hatte, spricht ja auch Bände. Das heißt, es ist ja eine Intensität, die so extrem ist, dass es wahrscheinlich auf dieser Seite des Himmels sozusagen für den menschlichen, auch schon allein für den menschlichen Körper gar nicht möglich ist, das länger als 3 Jahre zu ertragen wahrscheinlich. Ja? Oder was heißt zu ertragen? Durchzuhalten einfach, ja? Ohne dass irgendwo das Ganze dann ja eben auch zu solchen Sachen führt, wie wir da gesehen haben. Aber ich glaube, dass solche Erweckungsbewegungen einen ganz, ganz wichtigen, ich sag mal, Funktion im Plan Gottes haben. Ganz entscheidend. Aber ich glaube nicht, dass wir die Vision haben sollten, oh, so eine Erweckung und dann halten wir die durch, bis Jesus wiederkommt. Den Fehler haben viele Erweckungsbewegungen schon gemacht. Ich war auch mal in einer in Amerika vor 20 Jahren und haben sie auch gesagt, diese Bewegung dauert jetzt, bis Jesus wiederkommt. Und sie war lang, sie hat lang gedauert, muss man sagen, in der Form. Aber irgendwann hat diese Form der Erweckungsbewegung halt auch aufgehört. Und dann kann man natürlich jammern und klagen, wie manche auch nach der Azusa Street das gemacht haben. Auch manche, die dann dabei waren, die haben dann ihr ganzes Leben lang nur noch gejammert, dass diese Bewegung aufgehört hat. Andere haben den Fehler nicht gemacht, sie sind einfach mit dem Feuer weitergegangen und haben damit gebaut und haben gewaltig was bewirkt. Ja. Also einfach nur so für die Perspektive. Ich glaub, dass wir sowas wie die Azusa Street, dass wir sowas und sogar noch stärker noch einmal erleben werden, bevor Jesus wiederkommt. Das glaube ich definitiv. Und ich lebe dafür, verstehst du? Also verstehe mich nicht falsch, ich will das in keiner Weise irgendwie sagen, es ist unwichtig oder irgendwie sowas, sondern ich lebe dafür, tatsächlich das zu erleben. Aber ich weiß auch, ich will auch noch leben, wenn diese Erweckungsbewegung dann vielleicht auch in dieser Form wieder vorbei ist. Verstehst du? Und dann weiterbauen. Amen. Ich glaube, wir brauchen diese Vision. Okay, also kannst du ja mal drüber nachdenken. Vielleicht stimmt es auch nicht, was ich sage, aber... Wir werden sehen, ja. Okay, weißt du, ja, umso besser, weißt du, wenn wir so eine Erweckung erleben und dann kommt Jesus wieder, umso besser natürlich. Preist den Herrn, also umso besser. Aber egal, ob wir das dann proklamieren, dass diese Bewegung so lange dauert, bis Jesus wiederkommt, oder ob wir es nicht proklamieren, wenn er wiederkommt, kommt er so oder so wieder. Also, ist ja so. Preist den Herrn, also lass uns träumen. Amen. Gott möchte die Träume in uns erwecken. Also als ich gerade dem Tobias zugehört habe, das hat in mir das wieder neu erweckt, wirklich diesen Traum. Also nicht, dass dieser Traum nicht da gewesen wäre, aber du brauchst immer wieder diese Erweckung deines Traumes. Amen. Und das ist tatsächlich mein Traum. Ja. Als ich das Buch Azusa Street gelesen habe, und ja, ich habe auch schon viele andere Bücher natürlich gelesen, aber mit jedem Buch, das du über so eine Bewegung liest, wird dieser Traum wieder neu angefacht. Und wieder neu sagst du, ja, dafür leben wir. Amen. Und genauso ist es mit jedem Traum in deinem persönlichen Leben. Und darum geht es ja jetzt noch in den Stunden, die ich gerade mache. Mit jedem Traum, den Gott dir gibt in deinem persönlichen Leben, geht es darum, dass immer wieder neu dieses Feuer dafür entfacht wird. Dass immer wieder neu die Leidenschaft entfacht wird. Wir haben die letzten beiden Male habe ich euch schon einige Punkte genannt, wie Gott diesen Traum in uns entfacht zunächst mal. Ja, wir haben gesehen, wie wir auf Gott hören können, um von ihm zu hören, welche Träume er in unser Herz gelegt hat. Ja, die letzten beiden Stunden, ihr wart dabei, ihr habt es selber notiert, was euch der Heilige Geist gesagt hat. Wenn du nicht dabei warst, dann hast du es zu Hause notiert. Wenn du noch nichts notiert hast, dann hör dir die letzten beiden Stunden nochmal an und geh da rein, weil das total wichtig ist, dass wir wirklich als Träumer vorwärts gehen, ja, nicht als Fantasten, sondern als göttliche Träumer. Amen. Wer von euch hat alles schon ein Traumbuch? Halleluja, preis den Herrn. Wow, das gefällt mir. Sehr gut. Wenn du noch keins hast, besorg dir eins und lerne wirklich diesen Träumer in dir immer wieder zu entfachen. Ja, indem du auf Gott hörst, ja, Habakkuk 2, Vers 1, auf meinen Posten will ich treten, auf den Wall mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Und das Beste, wie du Gott zum Reden bringst, in Anführungszeichen, also die leichteste Methode, wie du von Gott hörst, ist immer die, wenn du ihm Fragen stellst. Ja, das ist das Einfachste. Wenn Leute sagen, ja, ich höre die Stimme Gottes nicht, dann sage ich, ja, hast du ihn denn was gefragt? Dann sagen sie, nee, ich warte darauf, dass er was redet. Ja, aber vielleicht ist es ja gut, wenn du mit der Konversation anfängst und ihm einfach eine Frage stellst. Zum Beispiel, wenn es um Träume geht, dass du ihn fragst, Herr, wo möchtest du, dass ich in 2 Jahren in meinem geistlichen Dienst, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Berufsleben, in meiner Familie, in meinem geistlichen Leben insgesamt oder in welchem Bereich meines Lebens auch immer du da einsetzen möchtest, wo möchtest du, dass ich in 2 Jahren da stehe? Und dann machst du dir die Meditationsmusik im Hintergrund und dann hörst du, hältst du Ausschau innerlich. Schaust du aus und das, was einfach dir kommt, aus deinem Innersten, aus dem Empfinden herauskommt, das schreibst du auf, ohne erstmal groß das zu hinterfragen. Du notierst es in deinem Traumbuch oder von mir aus zuerst auf einem Schmierzettel und später dann in deinem Traumbuch, tust du es nochmal ein bisschen schöner zusammenfassen, tust du noch ein paar Bilder dazu kleben, ein paar Fotos aus dem Internet oder was auch immer, was dann da für diesen Traum steht. Auf jeden Fall geht es darum, dass du dir diesen Traum immer wieder vor Augen hältst. Das ist so wichtig. Träume oder die Erfüllung von Träumen fällt normalerweise nicht einfach vom Himmel. Ja? Sondern Gott möchte uns daran beteiligen. Er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Nicht er bewirkt im Himmel das Wollen und das Vollbringen oder er bewirkt in den Engeln das Wollen und das Vollbringen, sondern er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, er will, dass du träumst, dass du Träume hast, und er will dich dabei gebrauchen, diese Träume zur Verwirklichung zu bringen. Das heißt, die Erfüllung deiner Träume, der Träume Gottes für dein Leben, um die geht es, ja, hängt immer auch mit dir zusammen. Amen. Es ist sozusagen immer konditional. Ja, deswegen sage ich ja immer, die meisten Prophetien, die Menschen bekommen, die meisten prophetischen Worte, die Menschen bekommen, sind konditional. Das heißt, sie sind an die Bedingung geknüpft, dass du mit Gott zusammenarbeitest. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach ein bisschen an. Wie arbeitest du mit Gott zusammen, damit deine Träume zustande kommen? Ja, wer von euch hat alles Träume? Ja, das ist eigentlich gleichbedeutend wie die Frage, hast du dein Traumbuch? Ja, also wie verfolgst du diese Träume? Erstens, du schreibst sie auf, das haben wir schon gesagt. Das letzte Mal haben wir auch schon gesagt, du hältst sie dir immer wieder neu, konkret vor Augen. Ja. Es gibt eine interessante Studie, eine weltliche Studie unter Unternehmern. Da wurden Unternehmer befragt bei einem Unternehmerseminar, glaube ich, in dem Rahmen von so einem Unternehmerseminar, also waren viele anwesend, wurden gefragt und es wurde gesagt, wer von euch hat Träume, Ziele, die er sich gesetzt hat? Und dann haben sich einige gemeldet und gesagt, ja, wir haben Träume. Und dann wurde gefragt, ja, und wer von euch hat diese Träume auch aufgeschrieben und kann jederzeit auf sie zugreifen, nachlesen, wie dieser Traum ist? Und dann haben sie schon deutlich weniger gemeldet. Und dann haben sie noch gefragt, und wer von euch schaut regelmäßig diese Träume, diese Visionen, diese Ziele an? Und dann haben sich noch weniger gemeldet. Und als sie dann nachgeforscht haben, haben sie festgestellt, alle diese Unternehmer waren mindestens Millionäre. Ja? Das heißt, die waren wirklich erfolgreich. Ja? Die letzten, ja? Also die Träume hatten, die sie aufgeschrieben hatten und die sie regelmäßig sich vor Augen gehalten haben. Und da siehst du einfach die Bedeutung, auch regelmäßig die Dinge vor Augen zu halten. Zum vor Augen halten, das hatten wir das letzte Mal auch schon, das war der vierte Punkt das letzte Mal, gehört auch das Sprechen, das Aussprechen. Das, worüber du sprichst, oder sagen wir so, deine Worte heißt es, Tod und Leben liegen in der Gewalt unserer Worte, in der Gewalt unserer Sprache. Was du sprichst, kommt in Existenz. Du hast Jesus in dir und Jesus ist derjenige, der das Nichtseiende ins Dasein ruft. Wenn du Dinge aussprichst, dann kreierst du mit deinen Worten Dinge. Ja? Und zwar, sei das jetzt, da geht es nicht nur darum, dass du Dinge aussprichst in deiner Gebetszeit, proklamierst, dekretierst und so weiter, das natürlich auch, sondern es geht einfach auch darum, dass du diese Träume auf deinen Lippen hast. Ja? Also, dass du einfach immer wieder das aussprichst. In Gesprächen, wo auch immer, mit deinem Ehepartner. Natürlich solltest du nicht jedem deine intimsten Träume immer erzählen, verstehst du? Das ist auch manchmal nicht weise. Wenn du es den falschen Leuten erzählst, vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil die wollen es vielleicht dann verhindern. Kann ja sein, je nachdem, was dein Traum ist. Ja, was weiß ich, wenn du jetzt deinem Arbeitskollegen erzählst, also mein Traum ist, als Nächster befördert zu werden, dann kann es sein, dass du einen Feind mehr hast. In dem Moment, also macht es keinen Sinn. Aber insgesamt macht es sehr wohl Sinn, über deine Träume zu sprechen. Manchmal bewusst und manchmal sogar unbewusst. Ich habe zum Beispiel nur ein Beispiel, jetzt von mir ein kleines Beispiel, ich habe es schon mal erzählt, aber das fällt mir in dem Zusammenhang einfach ein, wo ich einfach über ein paar Monate hinweg immer wieder mal gesagt habe, zu Irina und auch zu ein paar anderen Leuten gesagt habe, auch zu ein paar Freunden noch gesagt habe, also die nächste Sprache, in der ich mein Buch gerne übersetzt hätte nach Englisch, ist Chinesisch. Und ich habe das einfach so ausgesprochen und das stand nicht mal in meinem Traumbuch drin, weißt du. Und ich habe auch nicht gedacht, jetzt bewusst gedacht, das ist mein Traum und den proklamiere ich jetzt so lange, bis er zustande kommt. Es war also mehr so unbewusst, einfach so, ja, das wünsche ich mir einfach. Das war irgendwie so da. Ich wusste schon, dass es irgendwie vom Geist war. Das habe ich irgendwie gespürt. Aber ich wusste auch nicht, wann passiert ist und ich habe da auch keinen Zeitplan gehabt oder irgendwas. Und dann habe ich ja erzählt, bin ich letzten Sommer nach Amerika zum Predigen gewesen, dort auf einer Konferenz. Und dann war da diese chinesische Hauskirchenleiterin, für die ich dann ein prophetisches Wort hatte, die übernatürlich zu dieser Konferenz geführt war, eigentlich gar nicht raus konnte aus China, dann dahin geführt war und dann am zweiten Abend kam und sagte, ich möchte gerne dein Buch auf Chinesisch übersetzen. Und dann hat sie herausgestellt, dass sie schon viele Bücher aus dem Englischen auf Chinesisch übersetzt hat und dann hat sie innerhalb von 4 Wochen mein Buch auf Chinesisch übersetzt. Ist der Hammer, verstehst du? Und dann dachte ich, wow, solche Macht haben deine Worte. Weißt du, wie viel mehr, wenn du bewusst Dinge proklamierst, das habe ich ja sogar nur so unbewusst nebenbei gemacht. Aber wenn du bewusst, wenn du dein Traumbuch, wenn deine Träume, die du in deinem Traumbuch hast, wenn du die bewusst proklamierst, geistlich proklamierst, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn du sie bewusst in Existenz rufst, mit deinem Ehepartner drüber sprichst und so weiter, im Glauben drüber sprichst, was glaubst du, was das für eine Power hat? Amen. Also sag, ich spreche über meine Träume, ich proklamiere meine Träume. Manche Sachen musst du zunächst mal für dich allein sprechen, habe ich auch schon gesagt, das ist, Weisheit ist da auch vonnöten. Ja. Ich weiß noch einmal, ganz am Anfang meiner geistlichen Laufbahn, da war ich noch auf der Bibelschule und da war ich unter anderem damit beschäftigt, sollte ich in den Bibelschulraum damals streichen und habe dann den Bibelschulraum gestrichen und dann kam einer dazu, ein anderer, der war gar nicht Bibelschüler, sondern irgendein Mitarbeiter aus der Gemeinde, der kurzfristig da dazu abbeordert war, mir da zu helfen beim Streichen. Und der war auch so Anfang 20 vielleicht. Und das Erste, was er mir sagte, war, also ich kannte den überhaupt nicht, aber das Erste, was er mir sagte, war übrigens, ich bin zum weltweiten evangelistischen Dienst berufen und ich werde auf der ganzen Welt predigen und so weiter. Und ich dachte mir so damals, als ich das so hörte, dachte ich so, naja, du wirst wahrscheinlich noch durch einiges durch müssen, dachte ich mir damals so. Also ich war nicht dagegen, verstehst du? Aber das ist vielleicht nicht unbedingt weise, das zu machen, verstehst du? Das war auch fast wie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist, keine Ahnung, ob er jetzt im weltweiten Dienst ist oder nicht. Aber das war mehr so ein bisschen die Motivation, war mehr so, nur dass du, nicht dass du denkst, dass ich nur so ein Streicher bin, sondern ich bin eigentlich schon ein bisschen mehr, verstehst du? Das war so die Motivation. Also es ist schon immer wichtig, aus welchem Motiv heraus du was proklamierst, verstehst du? Also deine Träume sind nicht dein Rangabzeichen Gottes, so nach dem Motto, sieh mich schon als das, was ich mal sein werde. Du kannst nicht von allen Leuten erwarten, dass sie dich schon als das sehen, was du mal sein wirst. Du kannst es vielleicht von deinen engsten Mitarbeitern, Freunden, Ehepartnern vielleicht ein Stück weit erwarten, dass sie an dich glauben, verstehst du? Aber ansonsten kannst du nicht von jedem, den du einfach irgendwo triffst, erwarten, dass er dich gleich so sieht. Also ich habe dann auch nicht gleich so reagiert und gesagt, wow, leg mir die Hände auf, bete für mich. du bist der Gesalbte des Herrn, verstehst? Das war jetzt auch nicht meine Reaktion. Ich weiß nicht, wie ich reagiert habe. Ich habe gesagt, ja, schön oder so. Und habe ihm den Pinsel gegeben. Genau. Hier ist der Pinsel. Schreib dreimal an die Wand. Wer im Kleinen treu ist, den werde ich über vieles setzen. Aber deine Worte haben Macht. Sprich vor allen Dingen niemals Worte, die deinen Träumen entgegenstehen, aus. Das ist so wichtig. Worte des Zweifels, Worte des Unglaubens. Worte, die den Traum in deinem Leben schwächen in irgendeiner Weise. Weißt du, du kannst versucht sein. Wenn du, ich meine, ich verfolge seit 24 Jahren, 25 Jahren die Träume Gottes. Und da gab es manche Situationen, wo ich versucht war zu sagen, oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das überhaupt noch werden soll. Ob das überhaupt noch jemals klappt. Und überhaupt habe ich eigentlich keine Lust mehr. Und jetzt stinkt es mir und jetzt reicht es. Sprich es nicht aus. Verstehst du, wenn deine Seele mal so drauf ist, dann sag deiner Seele, Mund halten. Amen. Es kommen auch wieder andere Zeiten, da fühlst du dich wieder anders. Amen. Halte fest, verpeste nicht die Luft mit solchen Worten. Amen. Weil deine Worte haben Macht. Also das war der vierte Punkt. Sprich deine Visionen und Träume aus. Und zu diesem Sprechen können wir vielleicht gleich dazu nehmen, einen weiteren Punkt, den ich das letzte Mal noch nicht erwähnt habe, in deinem Sprechen. Dieser Punkt heißt einfach, danke dafür, dass Gott es im Geist schon getan hat. Amen. Wir hatten es heute Abend davon, dass wir in den vorbereiteten Werken Gottes gehen. Ja? All die Dinge, verstehst du, all die Visionen, die Gott für dein Leben hat, all diese Visionen sind bereits vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Das heißt, es ist nicht so, weißt du, selbst wenn du manchmal das Gefühl hast oder es auch tatsächlich manchmal wichtig ist, dass du von dir aus Schritte gehst und auch Dinge tun musst, tatsächlich im Praktischen, ist es trotzdem so, dass du eigentlich nur in das hineintrittst, was Gott schon zuvor bereitet hat, damit du da drin wandelst. Amen. Das heißt, all die Visionen, all die Träume sind und die für dein Leben im Herzen des Vaters sind, sind aus seiner Sicht schon vollbracht. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren den Preis dafür bezahlt, damit der Traum des Vaters, nämlich eine Familie zu haben, zustande kommt. Und damit hat er den Preis bezahlt für das Zustandekommen jedes Traumes in jedem Sohn und in jeder Tochter Gottes. Und somit hast du eine legitime Grundlage, wenn du deine Vision aussprichst, auch solche Worte auszusprechen wie, danke Vater, dass du mir das gegeben hast. Danke, dass es schon vollbracht ist. Du kannst dich bereits darin sehen, verstehst du? Es ist schon da, es ist schon Realität. Hebräer 11,1 heißt es, der Glaube aber ist eine Gewissheit, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht, verstehst du? Das heißt, es ist ein Wandel im bereits Vollbrachten, im Geist dessen, was im Sichtbaren noch nicht da ist. Amen. Und in Markus 11,23 heißt es, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wie viele von euch wissen, dass wenn du für eine Sache Danke sagst, dann hast du sie empfangen? Oder? Ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn ich dir sage, Irme, hier hast du ein Glas Wasser. Und die Irme sagt Danke und da ist gar kein Glas Wasser. Verstehst? Ja, sondern man sagt Danke für etwas, das man wirklich empfängt. Amen. In dem Moment, wo du also Danke sagst für die Erfüllung deines Traumes, aktivierst du Glauben in deinen Worten. Amen. Und am wichtigsten ist es, dass du dankst für die Erfüllung deines Traumes dann, wenn deine Seele am meisten zweifeln will. Und dann gibt es auch einen guten Vers dafür, nämlich Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Manchmal ist es für deine Seele ein Opfer, Gott zu danken für den bereits vollbrachten und bereits bewirkten Traum, bereits zustande gekommenen Traum, wo alles in dir schreit und sagt, ich sehe aber nichts, ich fühle aber nichts, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das jemals klappen soll. Aber du opferst Dank, mit anderen Worten, deine Seele opfert Dank, für sie ist es ein Opfer, aus der geistlichen Sicht ist es kein Opfer, aber für die Seele ist es ein Opfer in dem Moment, weil sie sich anders fühlt. Und das Wort sagt, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Das heißt, du bahnst einen Weg für die Erfüllung der Vision Gottes auf deinem Leben, für die Erfüllung des Traumes Gottes auf deinem Leben, bahnst du einen Weg, indem du Gott dafür dankst. Also proklamiere deine Vision, dekretiere deine Vision, sprich deine Vision in Existenz und danke dafür, dass es schon vollbracht ist. Halleluja. Sag danke, Vater, was weiß ich zum Beispiel, ich sage immer danke, Vater, für die 2,5 Millionen Euro, die wir noch brauchen, damit das Gebäude schuldenfrei bezahlt ist. Danke, Vater, dafür. Weißt du? Ich sage nicht, oh, bitte, bitte, bitte, Vater, mach doch. Nein, ich sage danke, das ist deine Vision, du hast es gegeben, du hast es auch bezahlt, nämlich am Kreuz von Golgatha. Jetzt müssen nur noch die Euros ins Sichtbare kommen. Also danke dafür, dass du das gemacht hast. Amen. Und du siehst dich da drin. Hallo, ich sehe mich schon in dem fertigen Gebäude. Ich meine, jetzt ist es schon leicht, jetzt fängt ja schon der Keller an, verstehst? Aber ich habe es auch schon vor 1 oder 2 Jahren gesehen. Weißt du, weil der Glaube sieht das, was noch nicht ist. Und er lebt bereits in dem, was noch nicht ist. Und er lässt sich nicht frustrieren von dem, was manchmal noch sichtbar ist, sondern er opfert Dank. Amen. Also sag mal, ich danke. Ja. Halleluja. Und dann ein Punkt, den ich das letzte Mal auch schon gesagt hatte, nur noch mal der Vollständigkeit halber erwähne ich ihn auch noch mal, dass wir die Liste noch mal vollständig haben. Du handelst in Richtung auf die Erfüllung deines Traumes und deiner Vision. Konkrete Handlungen im Glauben, nicht im Fleisch. Ich spreche da nicht davon, von Werkeln im Fleisch oder unruhig umherrennen und ständig irgendwie, verstehst du, wie soll man sagen, so immer so mit den Hufen scharren und im Stress sein und oh, jetzt muss doch aber mal und so weiter. Das meine ich nicht, sondern wenn du Gott dankst für die Erfüllung deines Traumes, wenn du ihn dir vor Augen hältst, wenn du ihn proklamierst, wenn du über ihn sprichst, dann wirst du Impulse bekommen, wo der Heilige Geist einfach dich anstupst und sagt, hey, jetzt hast du lang genug proklamiert, jetzt geh mal einen konkreten Schritt. Weil wie ich am Anfang gesagt habe, die Erfüllung der Träume und Visionen auf deinem Leben fällt nicht einfach wie im Schlaraffenland sozusagen vom Baum, sondern der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, es ist Jakobus 2,26, das heißt, es ist irgendwann mal notwendig, dass du Schritte gehst. Und manchmal sind es viele Schritte, die du gehen musst. Manchmal sind es beharrliche Schritte. Manchmal musst du einiges an Zeit investieren, einiges an Kraft investieren, bis die Vision wahr wird. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, wenn du zum Beispiel die Vision hast, ein Buch zu schreiben, dann ist es ein ganz trivialer Tipp, du musst einfach irgendwann mal anfangen, weil das Buch schreibt sich nicht von selbst. Hast du schon gemerkt, ne? Als Beispiel, wenn du sagst, ich möchte einen besseren Arbeitsplatz haben, dann ist es in den seltensten Fällen so, dass einfach eines Tages irgendwie ein Headhunter bei dir an der Tür steht und sagt, ich hätte einen super Job für Sie und du sagst, ja genau, das ist der, für den ich schon seit 5 Jahren bete, Halleluja, ich unterschreibe. Ja? Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass du dich bewirbst. Na? Ja, du als Christ sowas Ungeistliches doch noch bewerben, das macht doch alles der Heilige Geist. Ja, das ist der Heilige Geist, verstehst du? Diese konkreten Schritte sind auch der Heilige Geist. Amen. Der Heilige Geist ist nicht der Lückenbüßer der Faulen, sondern der Heilige Geist will dich gebrauchen und er will mit dir zusammenarbeiten in Richtung auf die Erfüllung deiner Träume und Visionen. Ja. Geh einfach nach dem, was du innerlich empfindest. Wenn du ein Go hast in eine bestimmte Richtung, dann geh einfach. Was verstehst du? Mehr als dass sich in die Richtung nicht weiterentwickelt, kann ja nicht passieren. Dann probierst du es in einer anderen Ecke. Also manchmal musst du einfach nur probieren. Viele der großen Erfinder, die wesentliche Sachen erfunden haben in der Weltgeschichte, haben erstmal 5-mal Sachen erfunden, scheinbar erfunden, die nicht funktioniert haben. Und die mussten erstmal frustriert sein. Haben gesagt, ja, so funktioniert es auch nicht. Und trotzdem, sie hatten diese Vision, sie hatten diesen Traum. Und irgendwann mal hat es funktioniert. Amen. Ja, manche, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe jetzt nicht informiert, Edison war das, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft er die Glühbirne, bevor er die Glühbirne erfunden, über 1000 Versuche gemacht vorher. Ja. Also auf jeden Fall, das war eine astronomische Zahl, wo du denkst, meine Güte, was hat der Mann Zeit investiert, wo manche Christen längst gesagt hätten, ach, wenn das vom Heiligen Geist wäre, dann hätte er es mir schon längst gezeigt. Verstehst du? Nein, das ist ein falsches Denken. Gerade weil es vom Heiligen Geist ist, gibt er dir Beharrlichkeit, dran zu bleiben. Du kannst davon ausgehen, dass wenn ein Traum, den Gott dir gegeben hat in deinem Leben, wenn der von Gott ist, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Traum nicht aus deiner eigenen Kraft einfach so mit dem Fingerschnippen zustande kommt. Sondern du kannst davon ausgehen, dass es Widerstände gibt. Du kannst davon ausgehen, dass es Hindernisse gibt. Du kannst auch davon ausgehen, dass auf dem Weg zur Erfüllung deines Traumes du selber verändert wirst. Du musst nämlich erstmal zu dem Traum passen für dein Leben. Ja, das ist nämlich auch der Punkt. Verstehst du? Ich meine, das Beispiel von dem jungen Mann vorher in der Bibelschule, der gesagt hat, ich bin zum weltweiten Dienst berufen und ich werde vor Tausenden von Menschen evangelisieren und so weiter. Wahrscheinlich hat er so Reinhard Bonnke vor Augen oder so. Und da musst du ja reinwachsen, verstehst du? Wahrscheinlich, wenn ihn Gott damals genommen hätte, mit Sicherheit, sonst hätte er ihn ja genommen, wenn ihn Gott damals genommen hätte und auf die Bühne gestellt hätte, dann hätte er wahrscheinlich eine Woche gepredigt und dann wäre er weg vom Fenster gewesen. Da hätte Evan Roberts im Vergleich noch lang durchgehalten wahrscheinlich. Verstehst du? Weil du musst als Person zu deinem Traum passen. Du sagst natürlich, deine Seele sagt immer, ja, ich habe den Traum, also passe ich auch zu dem Traum. Aber Gott sieht das große Bild. Das heißt, auf dem Weg Richtung Verwirklichung zu deinem Traum verändert er dich. Und deswegen möchte er, dass du in dir in Bewegung bleibst, in Richtung auf dem Traum. Weil indem du in Bewegung bleibst, wirst du verändert, du lernst Dinge. Verstehst du? Beispiel, ich habe es immer mal wieder gesagt in Bezug auf unser Gemeindezentrum. Wir haben jahrelang so viele Sachen angeschaut, Gemeindezentren, also nicht Gemeindezentren, es waren noch keine Gemeindezentren, aber welche Gebäude, die welche hätten werden können. Verstehst du? Was haben wir alles angeschaut? Wie viel Zeit haben wir investiert? Du kannst sagen, ja, der Heilige Geist hätte euch ja einfach eines Tages, stehst du vor dem Bauplatz und sagst, haha, preist den Herrn, das ist der richtige Bauplatz. Aber weißt du, was haben wir gelernt auf dem Weg dahin? Verstehst du? Und ich glaube, im Endeffekt, Gott wusste genau, damit wir überhaupt Besitzer von so einem Bauplatz und von so einem Gebäude nachher sein können, mussten wir erstmal verändert werden. Und deswegen mussten wir wahrscheinlich erstmal Sachen anschauen. Wir mussten Sachen erleben, wir mussten frustriert werden mal zwischendurch und dann wieder Neues ergreifen und alle möglichen Dinge. Weißt du, was du halt auf dem Weg so lernst? Und das ist eine gute Sache. Sag mal, das ist eine gute Sache. Halleluja. Preis den Herrn. Deswegen ist ein Schlüssel, den kannst du dir auch notieren, ein Schlüssel in Bezug auf deinen Traum, den Gott dir gibt, ist, stehe fest. Stehe fest. Stehe fest. Die wenigsten Träume, wie gesagt, kommen von heute auf morgen zustande. Das heißt, es braucht Standvermögen. Du sagst, ja, wenn Gott mich verändern will, dann kann er mich einfach verändern. Dann bete ich jetzt einfach, sag, Heiliger Geist, veränder mich, sodass ich für den Traum passe. Durch dein Blut in Jesu Namen. Jetzt bin ich geändert. Ja, das funktioniert bei manchen Sachen. Wenn du Sünde bekennst oder so, dann wird dir Sünde vergeben und du bist in dem Moment gereinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber Gott weiß genau, dass ein sehr, sehr gutes, ich sage mal, ein sehr, sehr gutes Programm für deine Seele, um wirklich in der Tiefe verändert zu werden. Und zwar sogar noch jenseits von dem, was dir wirklich bewusst ist überhaupt. Ein sehr, sehr wichtiges Programm heißt Ausharren. Ja? Paulus sagt es so schön, das ist ein Lieblingswort aller Christen, gell? Ausharren. Ja? Halleluja, preis den Herrn. Hebräer, ich glaube, was ist es, 6 Vers 14, glaube ich, oder 5 Vers 14, ich weiß es gar nicht auswendig. Auf jeden Fall, da steht, durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen Gottes ererbt. Mit anderen Worten, Ausharren, was heißt es? Durch Glauben und Feststehen, auch dann, wenn Dinge dir entgegenstehen. Auch dann, wenn der Wind dir entgegensteht. Auch dann, wenn das Boot in ein bisschen stürmerischere Fahrwasser kommt. Dann festzustehen. Und was heißt feststehen? Feststehen heißt einfach ruhig bleiben, am Traum festhalten, weitergehen, dein Herz bewahren und dich nicht frustrieren lassen. Das heißt feststehen. Also feststehen heißt auch nicht, dass ich ziehe jeden Tag die Waffenrüstung Gottes an und ich stehe fest und das Schwert und das Schild und das Helm und was weiß ich was alles und da. Und das ist eine gute Sache, verstehst du, die geistliche Waffenrüstung ist eine gute Sache. Aber ich habe dir einen guten Tipp, am besten ist es mit der geistlichen Waffenrüstung so, du ziehst sie einmal an und dann ziehst du sie nicht mehr aus. Das ist am einfachsten, ja. Also feststehen hat nicht unbedingt was mit Militanz zu tun. Das will ich dir damit sagen. Verstehst du, mit Militanz in deinem Auftreten. Manchmal ist es wichtig, dass du tatsächlich auch mal militant auftrittst, auch gegenüber dem Teufel und sagst, so, Schluss jetzt, du bringst mich hier nicht vom Weg ab, du frustrierst mich hier nicht. Raus jetzt mit diesen Geistern von Depression, Frustration, Unglaube, Zweifel oder was auch immer. Raus jetzt in Jesu Namen. Manchmal musst du auch so klar sein. Manchmal musst du militant sein. Amen. Und manchmal musst du einfach nur gelassen weitergehen. Und dich einfach nur nicht rausbringen lassen. Und einfach nur auf Jesus schauen und sagen, Herr, du hast mir den Traum gegeben. Ja? Dir den Traum vor Augen halten, das hilft dir in solchen Situationen. Vielleicht im ersten Moment typisch für so eine Situation ist, wo du das wirklich brauchst, ist, du hältst dir den Traum vor Augen, du liest den Traum und denkst, oh ja, stimmt, diesen Traum hatte ich mal vor Jahren, aber irgendwie, ich kann damit gar nicht so mehr so viel anfangen momentan. Dann merkst du, dass irgendwas in deiner Seele reingekommen ist, was dich, ich sag mal, disconnected hat. Und das sind diese Frustrationen, dieser Zweifel, dieser Unglaube. Und dann brauchst du es ganz besonders dringend, dass du sagst, ja, das ist der Traum. Halleluja. Dann musst du es wieder neu anfachen. Dann musst du wieder sagen, ja, danke dafür, Vater. Danke, dass genau das zustande kommt. So lange, bis du wieder connected bist, bis du wieder eins damit bist. Weißt du, Leidenschaft ist ein Schlüssel. Das kannst du dir auch aufschreiben. Halte die Leidenschaft am Brennen. Das ist ein Schlüssel. Halte die Leidenschaft am Brennen. Weißt du, Leidenschaft ist das Produktivste, was es überhaupt gibt. Amen. Das kannst du schon daran sehen, wie Kinder entstehen. Schauen mich alle so fromm an und sagen, wovon redet ihr? Ja, normalerweise ist daran irgendwo Leidenschaft beteiligt. Sollte man meinen jedenfalls. Amen. So, und was entsteht? Es entsteht neues Leben. Amen. Leidenschaft ist extrem produktiv. Warum? Leidenschaft heißt, du kannst es so übersetzen, Leidenschaft heißt, ich bin eins mit etwas, ich bin hinter etwas. Und zwar sowohl mein Geist, meine Seele als auch mein Körper sind 100% eins, sind 100% dahinter, sind entschieden in eine Richtung. Was ist das Gegenteil von Leidenschaft? Das Gegenteil von Leidenschaft ist nicht Leidenschaftslosigkeit, so kann man auch sagen, aber das Gegenteil von Leidenschaft ist eigentlich ein geteiltes Herz. So, ja, auf der einen Seite, doch, will ich schon, aber auf der anderen Seite, naja, vielleicht nicht jetzt, vielleicht weiß ich nicht. So, verstehst du? Geteilt. Ja? Ich proklamiere etwas mit meinem Mund, mit meinen Lippen. Irgendwann mal wird es mechanisch, du sprichst immer deinen Traum aus, du proklamierst ihn immer, aber du merkst, da ist gar kein Herz mehr dahinter. Ja? Du bist irgendwie nicht mehr heiß dafür. Das brennt irgendwie nicht mehr. Du denkst, ja, ich habe mir die Routine angewöhnt, ich proklamiere jeden Tag oder jede Woche oder wie oft auch immer, proklamiere ich meine Träume und ich proklamiere das halt so, aber irgendwie, ich spüre da nichts mehr drauf. Also dann ist an der Zeit, dass du die Leidenschaft neu anfachst. Das Feuer neu anfasst. Du kannst es tun, weil du bist Geist. Amen. Und du kannst deine Seele neu in diese göttliche Leidenschaft rufen. Du kannst sagen, hey Seele, das ist der Traum für dein Leben. Hier geht es um Leben oder Tod für dich. Also, entscheide dich. Du stehst voll dahinter. Du gehst voll mit. Du bist 1:1 dabei. Und du kannst gar nicht anders als das in Existenz kommen sein. Du kannst gar nicht anders leben, Seele. Also manchmal will sich die Seele anders einrichten. Sie sagt, oh ja, was wäre jetzt, wenn dieser Traum jetzt nicht zustande käme? Ach, dann würde ich es auch noch schaffen irgendwie, ne? Würde ich auch noch leben. Und ja, ich würde auch nicht vom Glauben abfallen oder so, wahrscheinlich. Verstehst du? Dann ist nicht diese Leidenschaft. Und Leidenschaft hat Kraft. Warum hat Leidenschaft Kraft? Weil das Wort sagt, wenn zwei oder drei eins sind in irgendeiner Sache, dann wird es ihnen werden. Wenn dein Geist, deine Seele, dein Körper, oder du kannst auch sagen, wenn dein Sprechen und dein Herz miteinander übereinstimmen, dann hat es eine Kraft. Amen. Wenn es nicht miteinander übereinstimmt, dann ist die Kraft zumindest geschwächt. Ja? Und deswegen ist diese Leidenschaft so wichtig. Also, du kannst dir diesen Punkt notieren, halte die Leidenschaft am Brennen. Das gehört zu, stehe fest. Ja? Du kannst es aber auch als getrennte Punkte nehmen. Ja? Stehst fest, wenn Stürme kommen und du achtest darauf, dass die Leidenschaft am Brennen gehalten wird. Das, wofür du Leidenschaft hast, darauf bewegst du dich zu. Und da ist der Feind natürlich immer hinterher, er möchte die Leidenschaft rauben. Durch irgendwas. Durch Umstände, durch Frustration oder einfach durch Lauheit manchmal einfach nur. Du sagst, ach, ja, weil natürlich, es kostet etwas, auch auf Träume zuzugehen. Wir haben ja gesagt, Träume erfordern auch Handlungen. Und vielleicht ist etwas in dir, was sagt, ich bin aber lieber passiv oder ich traue mich nicht oder ich habe Angst oder wenn ich einen Fehler mache oder sonst irgendetwas. Was dich da drüber hebt, über diese Hürden, ist die Leidenschaft. Amen. Ich meine, ihr Männer, wenn also vielleicht das erste Mal so wirklich Leidenschaft hattest für eine Frau, ich meine, da hast du dir gesagt, hey, ganz egal, welches Hindernis da vielleicht noch sein mag, ob die sich für mich interessiert oder nicht, ich krieg das hin, ich schaff das. Ja? Verstehst? Was du wirklich willst, das, ich sag mal, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel natürlich, ich sage jetzt nicht, jede Frau, die du wirklich willst, kriegst du, das wollte ich dir jetzt damit nicht sagen. Sondern nur die, die von Gott ist. Das ist ja menschliche Leidenschaft, verstehst du? Ich spreche dir von geistlicher Leidenschaft. Und trotzdem ist es so, du kannst an diesem natürlichen Beispiel sehen, welche Kraft die Leidenschaft hat. In der Bibel heißt es, in einer Stelle heißt es, stark wie ein Feuer ist die Leidenschaft, hart wie der Schön. Genau, hohes Lied. Welchen Vers? Stark wie der Tod ist die Leidenschaft, und dann gibt es noch was. Genau, so. Genau, stark wie der Tod ist die Liebe und hart wie der Sheol die Leidenschaft. Das heißt, Leidenschaft hat Power, wenn sie aus der Liebe herauskommt, Power, sogar den Tod zu überwinden im Endeffekt. Ja. Preist den Herrn, also es ist eine gewaltige Kraft. Und es hat was mit der Einheit zu tun. Ja. Du bist ungeteilten Herzens dabei. Deswegen sagt ja auch Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt und mit aller deiner Kraft. Weil das ist Einheit, verstehst du? Und das hat Power. So ein bisschen nebenher Lobpreis, Anbetung, okay, ich sing halt Lieder, verstehst du? Das hat nicht die Kraft, das merkst du in der ganzen Atmosphäre. Gemeinden, die nur Lieder singen, da entfaltet sich niemals die Herrlichkeit Gottes, weil das keine Kraft hat. Aber wenn Söhne und Töchter Gottes eins sind, Geist, Seele, Körper dahinter stehen, verstehst du? Hinter dem, was sie singen, dann ist nicht nur Lieder singen, sondern dann ist es Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und das zieht die Herrlichkeit Gottes an. Preist den Herrn. Und genauso ist es mit den Träumen in deinem Leben. Wenn die unsichtbare Welt spürt, dass hinter deinen Träumen Leidenschaft steckt, dann kann dir nichts widerstehen. Kein Teufel kann dem auf die Dauer standhalten, verstehst du? Das Gute am Teufel ist, er hat zwar gewisse Kraft, aber er hat wenig Ausdauer. Ausharren ist nicht die Sache des Teufels. Ausharren kannst du nur aus dem Geist Gottes raus. Ich sage nicht, dass der Teufel nicht manchmal auch eine Zeit lang vielleicht dranbleiben kann bei dir, aber im Endeffekt hast du immer die größere Ausdauer, weil nämlich Jesus in dir lebt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sagt, okay, ich suche mir ein leichteres Opfer. Ist so, verstehst du? Das ist nicht sein Ding. Er ist kurzatmig im Endeffekt. Er blufft, er versucht hier und da, aber wenn er nicht durchkommt, dann verliert er auch wieder das Interesse. Aber du nicht. Amen. Weil du bist nicht wie der Teufel, sondern du bist wie Jesus. Amen. Und Jesus hatte diese Entschiedenheit. Jesus ging durch. Weißt du, ich habe es schon mal, glaube ich, einmal gepredigt. Ich habe gesagt, Jesus, und ich habe es auch in Israel gesagt, als wir in Kapernaum waren. Jesus hätte in Kapernaum seine Karriere schon beenden können. Als ein erfolgreicher Rabbi, Prediger, Heiler, Wunderheiler, er hätte vielleicht der König von Kapernaum werden können. Ohne Probleme bei der Bewegung Gottes, die da war. Aber die Leidenschaft für den Auftrag Gottes in ihm hat ihn weitergetrieben und er hat gesagt, hey, ich muss auch in die umliegenden Orte gehen. Muss auch dort das Evangelium verkünden. Und er hat es so immer weitergetrieben, bis irgendwann mal so viel Pharisäer auf ihn aufmerksam geworden waren, dass es für ihn richtig heiß wurde. Aber auch das hat ihn nicht aufgehalten, verstehst du? Als sie ihn mit dem Tod bedroht haben, hat sie ihn nicht aufgehalten. Er hätte ja auch sagen können, okay, jetzt wird es wirklich richtig heiß, jetzt ziehen wir uns mal 3 Jahre zurück, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann kommen wir wieder. Aber er hatte eine Leidenschaft, verstehst du? Er wusste, wo er hin muss. Er wusste, am Ende wusste er, ich muss nach Jerusalem. Er kannte seinen Weg, verstehst du? Und er ist diesen Weg konsequent gegangen. Und weil er diesen Weg konsequent gegangen ist bis zum Ende, deswegen bist du überhaupt hier. Und deswegen hast du dieses neue Leben. Und dieser selbe Geist, der in ihm ist, ist auch in dir. In dir ist göttliche Leidenschaft. Und wenn du vielleicht von Natur aus, also es gibt Menschen, und ich war früher selber auch so einer, als Jugendlicher, in denen die Leidenschaft letztendlich wie abgetötet ist manchmal. Aufgrund von traumatischen Erfahrungen, aufgrund von Kindheitsdingen, aufgrund von permanenten Aussagen, du schaffst es nicht, du wirst nichts, oder einfach Unglauben, der um dich herum war in Bezug auf deine Person, wie auch immer, was auch immer die Gründe sind. Aber es gibt Menschen, in denen einfach vom Natürlichen her diese Leidenschaft wie abgetötet ist. Aber ich sage dir eins, der Heilige Geist möchte diese Leidenschaft in dir entfachen. Und er möchte nicht, dass du dich darauf zurückziehst und sagst, ja, ich bin halt nicht so der Typ für sowas. Ich bin halt nicht so der Träumer. Ich bin halt nicht so der Leidenschaftliche. Ich bin halt nicht so der, der was erreichen will. Nö, mir ist eigentlich ganz genug, wenn ich einfach nur, wenn ich mit Jesus bin, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein und meine lieben Geschwister und alles gut und so weiter. Und damit bin ich zufrieden. Verstehst du? Gib dich nicht zufrieden, wenn deine Seele momentan noch so tickt. Dann sag ihr, hey Seele, da ist noch mehr. Genau. Gott hat mehr für dich. Sag mal zu deiner Seele, Gott hat mehr für dich. Ja, Gott hat mehr für dich. Er möchte dich aus dem sanften Ruhekissen immer wieder. Also was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Halleluja. Und das heißt jetzt nicht, dass du deswegen irgendwie jetzt getrieben bist im fleischlichen Sinn. Aber es heißt, dass Gott immer wieder neu in dir Leidenschaft anfacht, für neue Ziele, für neue Visionen weiterzugehen. Verstehst du, wenn du jetzt die letzten zwei Male in dein Traumbuch Träume eingetragen hast, für wo du sein willst in 2 Jahren, und du bist in 2 Jahren da, ja? Oder vielleicht bist du auch erst in 3 Jahren da, ist ja egal, aber irgendwann bist du da. Verstehst du, wenn du das verfolgst, irgendwann bist du da. Aber weißt du, dann ist schon wichtig, dass wenn du da bist, dass du dann schon wieder den nächsten Traum in petto hast, dass du dann schon wieder weißt, wo möchte ich in 5 Jahren sein. Weil es geht ja weiter. Amen. Gott lässt dich nie stehen. Halleluja. Manchmal hast du vielleicht den Eindruck, oh, ich bin irgendwie gestanden eine Zeit lang. Aber ich sagte, gerade in den Zeiten hat Gott dich schon vorbereitet für den nächsten Schub. Aber irgendwann mal musst du die Entscheidung treffen und zu sagen, so, und jetzt, Seele, jetzt ist Schluss mit dem Ausruhen oder mit dem Festhalten am Alten oder mit dem, ich bin halt momentan noch in der Warteschleife oder so, ja. Weißt du, die Sache ist immer die, wie lang dauert deine Warteschleife? Ich sage dir, sie dauert genau so lang, bis du sagst, jetzt ist sie beendet. Und es wird Gott dir nicht abnehmen. In den wenigsten Fällen wird eines Tages einfach ein Engel bei dir an der Tür stehen und sagen, meine Tochter, mein Sohn, die Warteschleife ist beendet. Und dann steckt der Engel seinen Stab aus und du nimmst seinen Stab und dann saust du los. Verstehst? In den wenigsten Fällen ist es so. Sondern Gott bereitet dich zu, Gott legt Träume in dein Herz, Gott facht die Leidenschaft an, Gott kitzelt dich sozusagen immer wieder heraus und irgendwann mal sagt er, so, jetzt darfst du entscheiden. Willst du oder willst du nicht? Amen. Willst du mit mir weitergehen oder willst du stehen bleiben? Halleluja. Und diese Entscheidung muss jeder Träumer Gottes, göttliche Träumer, verstehst du? Wir haben es ja definiert, was ein göttlicher Träumer ist. Diese Entscheidung muss jeder Träumer immer wieder mal treffen. Amen. Und da triffst du die Entscheidung neu und sagst, ja Herr, ich entscheide mich für die Leidenschaft. Ich entscheide mich fürs Vorwärtsgehen. Ich entscheide mich für mehr. Ich entscheide mich für Hunger. Ich entscheide mich für das, was ich vielleicht vor Jahren mir schon aufgeschrieben habe in meinem Traumbuch. Ich halte daran fest, egal wie lange es schon her ist und egal wie lange es noch scheinbar noch nicht zustande gekommen ist. Ich halte daran fest. Also das sind göttliche Träume. Sie kommen nicht automatisch zustande. Sie kommen auch nicht, über Nacht zustande. Aber wenn du mit Gott gehst und an ihn festhältst, dann kommen sie zustande. Amen. Und dann kriegst nicht du die Ehre im Endeffekt, sondern Jesus kriegt die Ehre, weil es er ist, der es hervorbringt und der es zustande bringt. Aber du kriegst die Freude. Amen. Du kriegst die Befriedigung dafür. Du kriegst das befriedigende Gefühl, jawohl, Gott hat es durch mich machen können. Halleluja. Und das ist es alles wert. Und eines Tages wirst du im Himmel sein, und das habe ich auch schon mal erzählt, da hatte ich mal diese Vision, wirst du im Himmel sein und dann wirst du vor dem Thron Gottes stehen und dann wird es ein Preisgericht geben, wie es so schön heißt. Ja? Für die Gläubigen gibt es ein Preisgericht. Und für all das, was in deinem Leben Gold, Silber und Edelsteine war, sprich Frucht für Gott war, werden die Engel applaudieren. Aber sie werden nicht dir applaudieren, sondern sie werden Jesus applaudieren, weil er es war, der es durch dich gemacht hat. Und du wirst dich freuen. Amen. Weil er es durch dich gemacht hat. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Letzter Punkt, den du notieren kannst, im Punkto Handeln in Richtung auf deine Vision. Ich hatte es teilweise schon gesagt. Säen in Richtung deiner Vision. Sähe in Richtung deiner Vision. Das heißt, säen heißt Zeit säen heißt Schritte säen heißt Kraft säen und säen heißt auch finanzielle Saatkörner säen. Tatsächlich. Ja, das Wort Gottes ist ganz klar, es sagt, ein Teil der Finanzen, die du hast, ist Saatgut. Ja, 2. Korinther 9 sagt ganz klar, du hast Saatgut in deinen Finanzen und du hast Brot in deinen Finanzen. Das heißt, du hast in deinen Finanzen etwas, wovon du leben sollst und wovon du deinen täglichen Bedarf bestreiten sollst. Und du hast in deinen Finanzen Saatgut, um zu säen in das hinein, was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Ja? Saat und Ernte. Ja, was macht der schlaue Bauer? Der schlaue Bauer, der eine Ernte will, er geht in seine Kammer und schaut, was er an Saatgut hat. Also das ist immer eine wichtige Frage, die du Gott stellst. Herr, was ist das Saatgut, das du mir gibst, das du mir zur Verfügung gestellt hast? Was ist das Saatgut? Und dann schaut der Bauer und sagt, so, was steht auf den einzelnen Saatgut-Päckchen drauf? Ja, auf dem einen steht zum Beispiel Weizen drauf, auf dem anderen steht Roggen drauf, auf dem anderen steht, was weiß ich, Senf drauf oder sonst irgendwas, ist ja egal. Und der schlaue Bauer weiß, wenn ich Weizen sähe, dann werde ich Weizen ernten. Richtig? Wenn ich Roggen haben will, darf ich nicht zu den Weizenkörnern greifen. Das heißt, der schlaue Bauer sät sehr bewusst, das will ich dir damit sagen. Verstehst du? Es ist eine Sache, einfach ein Opfer zu geben, und es ist eine andere Sache, bewusst zu säen in deinen Traum. Mit anderen Worten, dem Saatkorn, das du säst, einen Namen zu geben. Du bist Geist und deswegen hast du tatsächlich auch Autorität, deinen Saatkörnern, die du säst, Namen zu geben. Warum hat es Kraft? Ganz einfach. Das Geld, das Gott dir gegeben hat, sprechen wir jetzt von Finanzen, das Geld, das Gott dir gegeben hat, ist ein Teil deines Lebens. Richtig? Dafür hast du gearbeitet, da hast du Kraft rein investiert. Das ist dir wertvoll, weil du dafür was getan hast. Ja? Wenn du etwas von diesem kostbaren Geld nimmst, also für dich kostbaren Geld, weil es ein Teil deines Lebens ist, wenn du etwas davon nimmst und sagst, so, diesen Teil von meinem Saatkorn nehme ich jetzt, von meinem Saatgut nehme ich jetzt als ein Saatkorn und sage, das sähe ich jetzt hinein in diesen konkreten Traum. Mit anderen Worten, ich versähe dieses Saatkorn mit einem speziellen Namen. Ja? Ich habe zum Beispiel mal gesät, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal gesät habe, in meinen Reisedienst. Ja? Da hatte ich noch nirgendwo anders gepredigt, außer in unserer Gemeinde. Und ich war auf einer Konferenz und plötzlich sagt der Heilige Geist, sähe ein Saatkorn in deinen Reisedienst. Da war jemand, der gepredigt hat, der selber im Reisedienst war. Also es war ein Dienst, der entsprechend vom Boden her war. Komme ich gleich dazu. Und dann habe ich gesagt, so, und diesen Betrag, den Gott mir dann gezeigt hat, den versähe ich jetzt mit dem Namen Saatkorn in meinen Reisedienst. Ich glaube, es war sogar so, jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, war es, glaube ich, sogar so, ich habe sogar gesagt, international. Ich glaube, ich hatte schon in anderen Orten auch gepredigt, aber noch nicht in einem anderen Land. Ich glaube, so war es. Und habe ich gesagt, in den internationalen Reisedienst. Und habe das mit diesem Namen versehen, dieses Saatkorn. Ja? Das Interessante war, ein paar Wochen später hat sich die erste Nation geöffnet. Ja? Warum? Weil ich mir jetzt bei Gott das kaufen konnte? Und dafür war der Betrag, den ich gegeben habe, im Vergleich viel zu niedrig. Verstehst du? Der ist immer zu niedrig, wenn es um geistliche Dinge geht. Ja? Also es konnte nicht bezahlt werden durch das Saatkorn, das ich gesät hatte. Aber was habe ich gemacht? Ich habe damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt deutlich gemacht, hey, mir ist es ernst. Verstehst du? Ich habe einen Teil von meinem Leben genommen, etwas, das mir kostbar war, und habe gesagt, hey, mir ist es ernst, ich will das wirklich sehen. Verstehst du? Es ist ein Teil der Leidenschaft. Zu säen in eine bestimmte Richtung ist ein Teil der Leidenschaft. So wie eine Handlung in eine bestimmte Richtung ein Teil der Leidenschaft ist. Wenn du dich bewirbst, hast du Leidenschaft für einen neuen Job. Und genauso ist es so, wenn du Saatkörner säst, die du ganz bewusst zielgerichtet einsetzt, dann ist es Leidenschaft dafür, dass genau das hervorkommt, wofür du säst. Amen. Wenn du Weizen säst, wirst du Weizen ernten. Deswegen, erster Schritt, frag den Heiligen Geist, was hast du mir an Saatgut überhaupt gegeben? Was ist Saatgut? Also was Saatgut nicht ist, ist das zum Beispiel, was du zum Leben brauchst, ist nicht dein Saatgut. Das ist nämlich dein Brot. Ja? Dein Zehnter ist auch nicht dein Saatgut, weil dein Zehnter gehört in das Vorratshaus, das ist dein Grund. Wir haben ja, vor kurzem hatten wir die Lehre über Finanzen vom Pastor Manfred. Ja? Der Zehnte ist dein Grund, dein Grundinvestition ins Reich Gottes. Also es ist nicht dein Saatgut. Aber darüber hinaus hat Gott jedem von uns Saatgut gegeben, das er investieren kann, und zwar zielgerichtet investieren kann, in Verbindung mit den Träumen, die Gott uns gegeben hat. Und ich sage jetzt nicht, dass du immer, wenn du gibst, auch immer das mit dem konkreten Traum verbinden musst, aber gut ist es. Amen. Weil in dem Moment zeigst du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass dir das tatsächlich wichtig ist. Du machst deutlich, ja, ich bin entschieden dafür. Du gehst auf das Gesetz von Saat und Ernte. Schau, es heißt ja, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Wenn du überzeugt bist, dass dein Traum Geist ist, also von Gott kommt und nicht einfach aus deinem Fleisch entsprungen ist, dann ist es lohnenswert, in diesen Traum hineinzusäen. Wenn du weißt, dass dein Traum, den du hast, vollkommen aus dem Fleisch kommt, dann ist er kein göttlicher Traum. Dann ist es auch nicht lohnenswert, da reinzusehen, weil dann sagt das Wort, wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Also wenn dein Prinzip ist, okay, dein Fleisch sagt, ja, ich wünsche mir, keine Ahnung, irgendein tolles Auto und ich denke, wenn ich jetzt da mal, 500 Euro mal sähe, dann wird es Gott schon ausreichen, dass er daraus ein Auto macht oder so. So im Fleisch gedacht, verstehst du? Dann wird es nicht funktionieren, weil dann hast du im Fleisch auf Fleisch gesät. Aber wenn dein Traum von Gott ist und wenn dein Traum Geist ist und du säst im Geist auf Geist, dann wirst du vom Geist, heißt es, Leben ernten. Amen. Und damit bin ich beim dritten Punkt, der für den Sämann wichtig ist. Erstens, was ist mein Saatkorn? Saatgut? Zweitens, wie heißt mein Saatkorn? Weil das ist die Ernte, die ich zu erwarten habe. Ist ja klar, ich muss ja wissen, wie es heißt. Weil, ich meine, wenn der Bauer einfach nur irgendein Saatgut aus seinem Ding nimmt und sagt, so schütt doch mal drauf, dann hat er nach allen durcheinander. Und vielleicht hat es dann auch, pflegt das auch falsch, weil er gar nicht weiß, was er da im Boden hat. Ja? Weil, Weizen muss vielleicht anders pflegen als, keine Ahnung, Ackersalat oder so. Ja? Oder? Ja, der Roland weiß es, ja. Genau, also, das ist unser Landwirt. Ja, deswegen ist wichtig, dass du weißt konkret, was ist es, ja? Wofür sähst. Und das Dritte ist, du musst wissen, in welchen Boden sähst du. Das muss der Bauer auch wissen. Das heißt, er muss in einen passenden Boden säen. Was ist ein passender Boden? Ein passender Boden ist zum Beispiel ein Boden, erstens ein Boden generell, der fruchtbar ist. Das ist mal klar. Also es macht keinen Sinn, für einen Bauer macht es keinen Sinn, Saatkörner auf unfruchtbaren Boden zu säen. Da hast du eine geringe Ausbeute. Also du solltest schauen, ist ein Boden, in dem du säst, geistlich gesehen fruchtbar. Ja? Das heißt, ist es ein Boden, ist es ein Dienst, ist es ein Werk oder was auch immer, wo geistlich gesehen Frucht hervorkommt. Ja? Wo Menschen verändert werden, wo die Herrlichkeit Gottes wirkt, wo die Kraft Gottes sichtbar ist, wo Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden und so weiter. Es ist ein generell fruchtbarer Boden. Das ist mal das Allerwichtigste. Und dann, wenn du die Möglichkeit hast, sogar etwas zu finden, was tatsächlich dem Traum, den du hast, auch vom Boden her spezifisch entspricht, dann ist es ganz gut. Also Beispiel, wir haben zum Beispiel als Gemeinde haben wir viele Saatkörner gesät in Bauprojekte von anderen Diensten. Verstehst du? Wenn andere Dienste Geld gebraucht haben für ihr Bauprojekt, haben wir als Gemeinde gesagt, wir haben auch ein Bauprojekt. Also säen wir in das Bauprojekt. Natürlich muss es ein Dienst sein, der fruchtbar ist für Gott. Ich säe nicht einfach in jedes Bauprojekt, wo gar nichts dahinter ist. Verstehst du? Sondern wenn Gott drauf ist auf dem Dienst, also Dienste, von denen ich weiß, da ist Frucht drauf, und die haben ein Bauprojekt, dann ist doch das Beste, was ich tun kann. Ich säe ein Samenkorn, auf dem draufsteht, Bauprojekt Glory Life, säe ich in das Bauprojekt XY. Von dem und dem Dienst. Als Beispiel. Verstehst du? Genauso wie damals bei dem Reisedienst, bei dem internationalen Dienst, habe ich es gesät, bewusst in den Boden dieses Dieners Gottes, der genau diesen internationalen Reisedienst damals hatte. Verstehst du? Also, was ist dein Saatgut? Zweitens, der Name des Saatguts, nämlich dein Traum. Und drittens, der richtige Boden. Also, das kannst du dir als letzten Punkt notieren. Sähe in deinen Traum. Du kannst schreiben in Klammer, auch finanziell. Ja? Wie gesagt, die Saat hat mehrere Aspekte. Ich habe es vorher andere Aspekte erwähnt. Die Saat ist auch Zeit, die Saat ist auch Kraft, die Saat ist Proklamation, die Saat ist Danksagung. All das sind alles Saat, aber die Finanzen komplettieren das Gesamte. Weil wenn deine Saat bei den Finanzen aufhört, dann ist die Tiefe deines Herzens in der Sache noch nicht wirklich erreicht. Weil Jesus sagt ganz klar, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wenn du also das, was dir so kostbar und wertvoll ist wie Geld, weil das ja Leben bedeutet, das ist ja klar, wenn ich was gebe von meinem Geld, dann habe ich weniger, kann ich mir rein menschlich, verstandesmäßig gesehen, ja weniger leisten. Ja? Und deswegen sagt Jesus, da, wenn es da ankommt, wenn die Botschaft da ankommt, wenn dein Glaube da ankommt, dass auch dein Geld mit einbezogen ist, dann kannst du wirklich von Leidenschaft ausgehen. Verstehst du? Deswegen ist es wichtig. Nicht, weil es Gott um dein Geld geht, sondern weil es Gott um dein Herz geht. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. Wer von euch hat sein Traumbuch heute Abend dabei, zufälligerweise oder auch bewussterweise? Okay. Wer hat seinen Traum dabei? Auch ein paar. Okay. Super. Wer hat seinen Traum im Herzen? Halleluja. Okay, pass auf. Dann nimm entweder dein Traumbuch, dein Zettel oder dein Herz und halt es einfach mal Gott hin und lass uns einfach zum Schluss zusammen proklamieren über den Träumen Gottes, die er uns gegeben hat. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Weil ich glaube, dass diese Lehre dazu dient. Und weißt du, du musst es vielleicht immer wieder hören. Du musst vielleicht auch diese Schulstunden immer wieder hören. Vielleicht musst du in einem halben Jahr dir nochmal diese 3 Stunden holen über Träume und Visionen und musst es wieder anfachen. Vor allen Dingen musst du die Träume immer wieder anfachen, indem du es dir immer wieder vor Augen hältst. Aber ich glaube, dass durch diese Lehrstunden etwas in Gang gesetzt worden ist oder wieder neu in Gang gesetzt worden ist bei manchen vielleicht erstmalig, was dazu führen wird, dass konkrete Frucht in deinem Leben hervorkommt und dass Träume Wirklichkeit werden. Und das wollen wir jetzt zum Schluss proklamieren. Also halt deinen Traum im Geist oder sichtbar nach oben und sag, danke Vater für deine Träume für mein Leben. Vater, ich glaube dir, dass du ein guter Vater bist. Und du hast mir diese Träume nicht gegeben, um sie aufs Regal zu legen, sondern du hast mir diese Träume gegeben, um mein Leben und das Leben von vielen anderen Menschen zu verändern. Du hast mir diese Träume gegeben, um dein Reich zu bauen. Und so lege ich dir heute Abend diese Träume hin. Und ich proklamiere über ihnen. Alles, was du gesagt hast, bewege ich und bewahre ich in meinem Herzen. Ich spreche es. Ich danke dafür. Und ich gehe konkrete Schritte darauf zu. Ich fache die Leidenschaft immer wieder neu an. Und ich sähe im Glauben hin auf die Erfüllung dieser Träume hin. Heiliger Geist, ich lade dich ein in mein Leben, mich immer wieder an diese Träume zu erinnern und vor allen Dingen mich immer wieder wach zu rütteln, die Leidenschaft am Brennen zu halten und auch mir konkrete Schritte zu zeigen und wenn nötig, mir auch einen richtigen Schubs zu geben. Und mir auch zu sagen, jetzt hopp oder top. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Führe mich weiter. Führe mich vorwärts. Und ich danke dir, dass mit dir und in dir all die vorbereiteten Werke zustande kommen. Und am Ende bekommt alle Ehre dafür Jesus Christus und mein wunderbarer Vater im Himmel. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Glaubst du das, was du da gebetet hast? Amen. Halleluja. Gehst du darauf zu? Gehst du weiter? Ich glaube, zu einigen, ich habe gespürt, im Geist habe ich gespürt heute Abend, ganz spezifisch, das ist vielleicht für 2, 3 Leute, aber ich habe das gespürt. Bei einigen war es wirklich so, dass der Heilige Geist dich ganz konkret angesprochen hat und gesagt hat, hey, Mädchen oder Junge oder wie auch immer, jetzt ist die Zeit. Warte nicht länger an bestimmten Punkten. Jetzt ist nicht mehr die Zeit zu warten. Das hat er zu einigen ganz spezifisch gesagt. Also nimm das jetzt nicht, das ist ja nicht, dass jetzt jeder hinterherkommt und sagt, das war alles für mich, das war stark für mich. Vielleicht war es ein Teil für dich, aber für einige habe ich wirklich empfunden, wirklich auch so eine Dringlichkeit empfunden im Geist. Ja, dass es wirklich so ist, ja, wirklich auch so ein bisschen wie wenn der Heilige Geist sagt, also wenn du jetzt nicht bald abspringst, so ungefähr, ja, dann ist irgendwann auch die Tür wieder zu, zumindest für eine Zeit lang. Ja, das ist dann wie so beim Volk Israel in der Wüste, okay, noch einmal gezögert, noch mal eine Ehrenrunde. Verstehst? Und die Ehrenrunden, die dauern halt immer ein bisschen. Ja? Und ja, okay, und das wollen wir ja nicht. Amen. Also, wenn der Heilige Geist da zu dir gesprochen hat, sei ihm gehorsam, hör auf ihn, frag ihn genau, was ist dran, was sind die Schritte, wo geht's weiter? Und er wird es dir zeigen in aller Lockerheit, aber auch in aller Klarheit und Bestimmtheit. Amen. Amen. Preist den Herrn. Und jetzt darfst du zum Schluss natürlich, wie soll es anders sein, auch säen. Halleluja. Und heute Abend wirst du ganz besonders bewusst säen, sicherlich. Und ich möchte wirklich auch dafür die Gelegenheit geben, und das wollen wir wirklich auch bewusst so einsetzen heute Abend, die Saatkörner. Das heißt, frage den Heiligen Geist heute Abend erstens, was ist das Saatgut, das du mir gegeben hast? Und dann frage den Heiligen Geist ganz konkret, in welchen Traum soll ich heute Abend in diesen Boden hineinsehen? In diesen Boden der Glory Life Schule, dieses Werkes, dieses Dienstes. Das ist der Boden, in den du heute Abend hineinsähst. Und du fragst den Heiligen Geist, in welchen Traum, oder man könnte auch so sagen, mit welchem Traum soll ich mein Saatkorn verbinden? Du kannst es so machen, du kannst es direkt auf das Saatkorn draufschreiben, wenn du möchtest. Also wenn du zum Beispiel die Verpflichtungserklärung ausfüllst, dann kannst du direkt die Verpflichtungserklärung nehmen und die eine Hälfte nimmst du ja eh mit nach Hause und kannst draufschreiben, wofür du gesät hast. Das habe ich schon manchmal gemacht, das erinnert dich dran. Das kannst du dann in dein Traumbuch reinkleben und dann sagen, da habe ich gesät. Ja, verstehst? Auch das ist eine gute Hilfe im Glauben. Das heißt, oder wenn du jetzt keine Verpflichtungserklärung ausfüllst, weil du in bar gibst oder wie auch immer, dann kannst du es dir auf den Zettel schreiben. Ja? Aber dann weißt du, okay, ich habe heute Abend spezifisch in diesen Traum hineingesät. Weil auch da ist es wichtig, dass wir es auch immer wieder vor Augen haben. Ja? Dass wir wissen, ich habe auch gesät in diese Richtung. Manchmal ist es auch wichtig, das Gott vor Augen zu führen. Nicht, dass er sich nicht mehr daran erinnert, aber für dich ist wichtig, dass du im Glauben wieder stark wirst. Du sagst, hey, ich habe gesät. Ich habe gesät in Richtung diesen Traum. Also erwarte ich auch, dass es zustande kommt. Teufel, du klaust mir das nicht. Ja? Also sag, Heiliger Geist, was ist das Saatkorn? Was ist der Traum? Der Boden ist eh klar jetzt heute Abend. Und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Hat jeder eine, der eine wollte? Okay, gut. Weiß den Herrn. Okay, und wenn du es bereit hast, dein Saatkorn, dann machen wir es heute Abend auch so. Bevor wir die einmal durchgeben, proklamieren wir einfach auch ganz konkret nochmal über diesen Saatkörner. Weil es geht ja dann um diese konkreten Träume, mit denen du es verbunden hast. Also steht da Weizen drauf oder Gerste oder Roggen. Was auch immer halt. Was halt der Traum ist. Ne? Ja. Gott wird es dir auch zeigen, verstehst du? Wenn du, jeder von uns hat sicherlich mehrere Träume und du kannst natürlich nicht immer in alle Träume gleichzeitig sehen. Aber der Heilige Geist zeigt es dir. Aus der Salbung heraus zeigt er dir auch, wann du in welchen Traum spezifisch hineinsehen sollst. Erinnere dich daran. Und das tust du einfach im Gehorsam ihm gegenüber. Okay. Wenn du soweit bist mit deinem Saatkorn, dann darfst du es schon mal nach oben halten, dann sehe ich, dass du soweit bist. Okay. Ist den Herrn. Halleluja. Gut. Okay, ich glaube, sind da die meisten soweit? Dann sag einfach nochmal, danke Vater, dass du mir Saatgut gegeben hast. Und danke, dass du es mit einem konkreten Namen versehen hast. Und Herr, ich kann erwarten, was ich sähe, werde ich ernten. Ich habe mein Saatkorn verbunden mit diesem konkreten Traum. Und somit erwarte ich, dass dieses Saatkorn diesen Traum Gottes in meinem Leben mit hervorbringen hilft. Ich sähe in diesen fruchtbaren Boden und deshalb glaube ich, dass mein Saatkorn Frucht bringt. Und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wo ich Finanzen brauche, werden die Finanzen da sein. Wo ich Ressourcen brauche, werden Ressourcen da sein. Wo ich Beziehungen brauche, werden Beziehungen da sein. Wo ich Fähigkeiten brauche, werden Fähigkeiten da sein. Wo ich Gaben brauche, werden Gaben da sein. Wo ich Wunder brauche, werden Wunder da sein. Ich danke dir dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Und ich gebe dir alle Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt geben wir die Körbe durch, die Eimer, in diesem Glauben. Jetzt kannst du richtig mit Freude geben. Halleluja. Weil du weißt, heute Abend, du hast eine konkrete Ernte zu erwarten. Nicht irgendeine beliebige Ernte, sondern eine ganz konkrete Ernte. Halleluja. Du hast in einen konkreten Boden gesät, ein konkretes Saatkorn und somit kriegst du eine konkrete Ernte. Preist den Herrn. Halleluja. So, und während ihr gebt, gebe ich euch noch kurz die Ansagen weiter. Am Samstag haben wir um 15 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Nürnberg. Sei dabei, wenn du dabei sein kannst. Und das ist wieder in der Meistersingerhalle, Münchner Straße, 15 Uhr. Und Sonntag, 10 Uhr, sind wir wieder hier, Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum. Sei dabei, lade ein deine Freunde, Bekannte und Verwandten. Es wird ein starker Gottesdienst werden. Am Montag um 19.30 Uhr ist Kindermitarbeitertreffen. Auch für Schnupperer, für solche, die sich interessieren für den Kinderdienst. 19.30 Uhr drüben im großen Kinderraum. Und Dienstag sind dann Gloryhäuser an verschiedenen Orten der Region oder auch anderer Regionen. Informiere dich einfach im Internet oder auf den aushängenden Listen. Und nächsten Donnerstag ist um 19.30 Uhr wieder Glory Life Schule hier im Zentrum. Und für alle Augsburger schon mal die Vorschau, weil ja auch einige aus Augsburg zuschauen oder aus der Region. Am Samstag, 28.07., also Samstag in einer Woche, um 15.30 Uhr sind wir wieder in Augsburg zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst bei Neues Leben in der Kopernikusstraße 73. Preist den Herrn. Okay, danke Vater für jeden Geber. Danke Herr, wir haben es gesprochen, so ist es, so gilt es, 30-fach, 60-fach, 100-fach. In Jesu Namen. Danke für die Zeugnisse, die wir hören werden, Herr, von erfüllten Träumen, Herr, von zustande gekommenen Träumen, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn du zuhörst, zuschaust über Video, wenn du auch in diesem Bereich Zeugnisse einfach zu berichten hast. Das sind vielleicht nicht jetzt die klassischen Heilungswunder oder sonstigen Wunder, sondern einfach, wo auch über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich die Träume Gottes in deinem Leben zustande gekommen sind, weil du einfach drauf zugegangen bist und auch aufgrund dieser Lehre, die du bekommen hast hier und aufgrund der Saatkörner, die du gesät hast, dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, ja, und berichte uns, was passiert ist. Wir wollen mit dir zusammen feiern und jubeln über jeden Traum, über jeden göttlichen Traum, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Amen. Und es werden noch viele, viele, viele, viele sein. Das heißt, im Wort Gottes, der Kleinste wird zu Tausenden werden, der Geringste zu einer ganzen Nation. Also da ist noch so viel. Weißt du, wenn der eine Traum aufgeploppt ist, dann ist schon wieder der Nächste, der ploppt. Das ist wie eine Blase in einer Blase. Wenn es einmal angefangen hat zu blubbern, dann blubbert es immer schneller. Halleluja. Preist den Herrn. Den besten Abend noch. Kommt gut nach Hause. Bis spätestens Sonntag. Genau. Amen. Ihr seid gesegnet. Halleluja. Die Träumer, Halleluja. Weißt du, Träumer sind Champions. Leute, die keinen Traum haben, können nie Gewinner sein, weil sie haben nichts zu gewinnen. Amen. Also es ist wie beim Sport. Wenn du nicht den Traum hast zu gewinnen, wirst du nie gewinnen. Also wirst du nie ein Champion sein. Manchmal werden Träume enttäuscht, wie jetzt zum Beispiel bei den deutschen Fußballern, ne? Komfort, aber auch in der scheinbaren Niederlage kannst du neue Kraft für den nächsten Sieg gewinnen. Amen. Deswegen stehe fest. Amen. So gehen wir. Wir sind Champions. Halleluja. Amen. Du bist ein Herrlichkeits-Champion. Nachbarn, du bist ein Herrlichkeits-Champion. Halleluja.